Seelen und über Land und Meer. Und vor dir erscheint es das Leben, die alte Brüder her. Gelassenen Geld im Wahnsinn, vom Himmel des Boden wächst. Sie schlagen die leere Kralle, dem Gegner, den ich denke, selbst. Wir sind die Schwarzen und Arten für uns, die Schuhkast, die Schuhkast, die Schuhkast. Wir wollen bereit, wenn der Einsatz zu tun, die Schuhkast, die Schuhkast, die Schuhkast. Wir stürzen von Himmel und Staaten zu. Wir würden die Hölle und geben die Trost. Es kämpft in der Feind am Boden sich. Bis England, bis England, bis England für sich. Die Schuhkast, die Schuhkast, die Schuhkast. Das ist England für Sie, die Schuhkast, die Schuhkast, die Schuhkast.